Es ist 7:05. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt. Und das kommt von Jan Heinemann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Schon wieder rechtsradikale Parolen zum Lied L'amour toujours. Diesmal während einer Bahnfahrt in Oberbayern. Die Tatverdächtigen kommen aus Hessen und Baden-Württemberg. Gegen sie wird jetzt ermittelt. FFH-Reporter Dominik Jordan. Samstagnacht, kurz nach 2:30. 13 junge Deutsche sind zwischen Übersee und Traunstein unterwegs. Die Stimmung im Zug ist aggressiv. Die Gruppe grölt rechtsradikale Parolen und bedroht 2 Reisende aus Indien. Andere Fahrgäste bekommen das mit und greifen ein. Einer zieht die Notbremse, der Zugbegleiter ruft die Polizei. Am Bahnhof Traunstein wird die Gruppe vor die Tür gesetzt. Erst vor einigen Wochen hatte ein ähnlicher Fall in einer Promi-Bar auf Sylt für Aufregung gesorgt. Festnahme im Erpresserfall um die Familie von Formel-1-Legende Michael Schumacher. Die Polizei hat jetzt 2 Verdächtige in Groß-Gerau gefasst. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um 2 Männer aus Wuppertal, einen 53-Jährigen und seinen 30-jährigen Sohn. Sie hätten gedroht, sensible Familiendaten ins Darknet zu stellen und sollen dafür mehrere Millionen Euro gefordert haben. Für die Bundespolizei ist sie der größte Einsatz ihrer Geschichte. Die Fußball-EM. Bisher haben die Beamten etwa 2300 unerlaubte Einreisen verhindert. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem Kölner Stadtanzeiger. FFH-Reporter David Riemer. Laut Innenministerin sind täglich 22.000 Beamte im Einsatz. Es gibt nicht nur Kontrollen an den Grenzen, sondern auch an den Flughäfen und dem Bahnverkehr. Bisher sind über 400 Haftbefehle vollstreckt und über 50 Hooligans an der Einreise gehindert worden. Trotz des enormen Aufwands für die Polizei lobt Faeser die Arbeit. Es sei gut, dass man während der Fußball-Europameisterschaft auch an den Grenzen zu Dänemark, den Benelux-Staaten und Frankreich kontrolliere, so die Ministerin. Aus für Tennisstar Angelique Kerber bei den Bad Homburg Open. Die Turnierbotschafterin hat in 2 Sätzen gegen Diana Schneider verloren. FFH-Reporter Frank Pirott. In 80 Minuten 5:7, 3:6 war es für Kerber vorbei. Im ersten Durchgang gestaltet die Turnierbotschafterin ist noch richtig spannend. Im zweiten Satz lässt Schneider, die Nummer 47 der Welt, mit ihrem schnellen Offensivtennis Kerber keine Chance. Für Kerber war es nach einem Jahr Babypause der erste Auftritt in Bad Homburg. Für eine Sensation sorgt Jule Niemeyer, die zuvor die an Nummer 1 gesetzte Griechin Maria Sakkari rausgeworfen hat. Frank Pirott, Bad Homburg. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Liebe Autofahrer, einen schönen Abend zu Ihnen auf die Straßen. Mir liegen gerade keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Ich wünsche eine gute Fahrt. FFH, das Wetter. Ja, so ein paar Wolken gibt's zwar heute Abend, aber Regen kriegen wir nicht. Nachts geht's runter auf bis zu 10 Grad und morgen dann wieder Sonne satt und bis 30 Grad.